Stehet auf, ihr Gottes Zeugen, werfet hoch auf das Manier, lasst der armen Welt uns zeigen, unseres hohen Bundes Ziel. Ja, in unseres Gottes Namen schwingen wir des Geistes Schwert, streuen aus den edlen Samen, bis sich alle Welt begehrt. Und man wird's mir.